Moment, hallo? Hallo, Hildesheim! Ja, hi! Ich hab mal... Ey, hier ist Jutta. Jutta, hallo! Hi! Na, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, auch. Darf ich mal jemanden grüßen? Natürlich. Ich möchte Knut grüßen. Ja. Und Axel. Ja. Und Toni. Okay. Und ey, ich grüße auch dich und du bist der Beste, ey. Dankeschön. Hi, und dann noch, mach weiter so, ne? Danke, hau rein, mach's gut! Hi, Mann. Ciao!